Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Einmal mit der Pferdekutsche rund um das Kakadu-Studio. Ja, guten Morgen, ich bin Tim. Während der Nachrichten habe ich heute Morgen die Zeit mal ein bisschen anders genutzt. Also nur für das richtige Gefühl. Ich sitze nämlich nicht ohne Grund in einer Kutsche. In unserem Hörspiel reisen wir jetzt über 100 Jahre zurück. Damals war es ganz normal, dass die Menschen mit Pferden unterwegs waren. Wir reisen ins neblige London. Dort lernen wir ein besonderes Mädchen kennen, Sarah. Gerade kommt sie in der englischen Hauptstadt an, in einem Internat, wo sich ihr ganzes Leben ändern wird. Also, unsere Reise ins alte London beginnt. An einem jener nebelverhangenen Londoner Wintertage, an denen es überhaupt nicht richtig hell werden wollte, hielt eine Droschke vor Miss Minchins Erziehungsinstitut für junge Damen. Ein vornehmer Herr entstieg ihr, gefolgt von einem etwa 10-jährigen Mädchen. Sie sind bestimmt der indische Gentleman. Miss Minchin erwartet Sie bereits. Das Dienstmädchen, das ihnen geöffnet hatte, führte die beiden in einen altmodischen Salon mit klobigen Möbeln. An einem Mahagonitisch saß eine hagere, grauhaarige Frau. Sie trug einen Dutt. Ihre Mundwinkel hingen herab, woran man erkennen konnte, dass sie nur selten lachte. Nehmen Sie Platz, Captain Crewe. Du auch, kleine Lady. Und du wartest draußen, bis ich dich rufe. Ja, Miss. Möchtest du ein Stück Konfekt, Sarah? Nein, danke, Miss Minchin. Ich freue mich, dass Sie ausgerechnet mir die Erziehung Ihrer Tochter anvertrauen wollen, Captain Crewe. Ein so hübsches und intelligentes Mädchen ist ein großer Gewinn für mein Institut. Nun, Sarah, was machst du für ein betrübtes Gesicht? Aha, unser dicker Londoner Nebel. Ja, kleine Lady, du musst dich daran gewöhnen, dass in England nicht immer die Sonne scheint. Bei uns in Indien scheint auch nicht immer die Sonne, Miss Minchin. Ja, mag sein. Also, ich habe noch einige geschäftliche Angelegenheiten mit deinem Herrn Vater zu regeln. Becky? Ja, Miss? Du kannst jetzt die kleine Lady in ihr Zimmer führen. Du heißt Becky? Ja, Miss. Ich bin Sarah. Wir sind da, Miss. Sarah. Sarah erblickte ein großes Zimmer. Ein dicker Teppich bedeckte den Boden. Es gab Stühle mit roten Samtpolstern, Schränke für Kleider und Spielsachen. Sie gucken so traurig. Auf einer Couch türmten sich seidene Kissen. Doch. Links stand ein großes Bett mit einem Baldachin. Hier sind überall so dicke Mauern. Sie werden noch froh sein wegen die dicken Mauern. Bei uns in England kann es im Winter hundskalt werden. Sie sieht wie eine Prinzessin aus. Findest du nicht, Lavinia? Verglichen mit dir, Pummelchen, sieht jede wie eine Prinzessin aus. Am Nachmittag ist ein Fuhrwerk mit ihren Sachen gekommen. Der Hausdiener musste mindestens 10-mal rennen, um all die Taschen, Koffer, Kisten und Hutschachteln auszuladen. Deshalb hat dem Miss Minchin auch das größte Zimmer gegeben. Ich war kurz drin, als sie ihre Sachen auspackte. So was hast du noch nicht gesehen. Mäntel aus Zobel und Hermelin. Unterwäsche mit feinster französischer Spitze und eine ganze Kiste voller Petticoats. Ich verrate dir auch mal was, Irmingard. Ich habe gehört, wie sich die Köchin und Miss Minchin über sie unterhalten haben. Miss Minchin findet ihre Kleider lächerlich. Bitte Ruhe, meine Damen. Lavinia, Irmingard, ihr geht sofort an eure Plätze. Ich möchte euch eure neue Mitschülerin Sarah Crewe vorstellen. Sarah ist ein sehr kluges, verständiges Mädchen. Sie spricht fließend Französisch. Da können sich einige von euch eine Scheibe abschneiden. Sarah, du setzt dich hier in die erste Reihe. Übrigens, Sarah ist in Indien aufgewachsen. Aber weil das Klima dort für die meisten Kinder nicht zuträglich ist und wir hier in England bessere Schulen haben, hat Captain Crewe sich entschlossen, seine Tochter nach London zu schicken. Hab ich recht? Ja, Miss München. Gut. Wer von euch weiß etwas über Indien? Irmingard? Dort leben die Indianer. Anstatt ständig auf deinem Zopfband herumzukauen, solltest du lieber in deinem Geografiebuch nachschlagen. Lavinia? Indien ist das Land, wo der Pfeffer wächst. Ich finde deine Antwort nicht sehr geistreich. Am besten erzählt uns Sarah selber von Indien. Fast eine Stunde lang erzählte Sarah von ihrer Heimat, dem luftigen Bungalow, in dem sie mit ihrem Vater gelebt hatte, den fremdartigen Tieren und Pflanzen und den duftenden Gewürzplantagen. Jedes Mal, wenn Sarah in ihrer Erzählung innehielt und um sich schaute, bemerkte sie die bewundernden Blicke der anderen Mädchen. Nur die blonde Lavinia schien sich mehr für ihre Fingernägel als für Indien zu interessieren. Dafür wollte die pummelige Irmingard sie mit ihren großen wasserblauen Augen fast verschlingen. Kannst du wirklich fließend Französisch? Ja, warum? Wenn du wüsstest, wie ich mich mit Französisch abplage. Ich kann kaum ein Wort richtig aussprechen. Miss München meint, ich sei ein hoffnungsloser Fall. Miss München hat ja selber keine Ahnung von Französisch. Echt? Das Ostitü sagt sie Ostitü. Und wo hast du so gut Französisch gelernt? Ich habe es nicht gelernt. Ich bin Französin, wie meine Mutter. Lebt deine Mutter auch in Indien? Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Vermisst du sie sehr? Ich kenne meine Mama nur von Bildern her. Und manchmal hat mir mein Papa von ihr erzählt. Aber deinen Vater vermisst du. Ich habe gestern von meinem Fenster aus gesehen, wie du ihn zur Droschke begleitet hast. Du wolltest ihn ja gar nicht fortlassen. Er ist jetzt bereits auf dem Schiff. Und kommt er dich mal besuchen? Erst nächsten Sommer. Ich wünschte mir, mein Vater wäre auch in Indien. Weshalb? Alle 2 Wochen bringt er mir Bücher her. Die soll ich alle durchlesen. Zu Hause fragt er mich jedes Mal ab. Er ist furchtbar klug und will, dass ich auch so klug werde wie er. Aber ich kann mir nichts merken. Was sind das für Bücher? Geschichte, Geografie, langweilige Romane und sowas. Hast du auch Reiseberichte? Einen ganzen Stapel. Weißt du was? Nach dem Unterricht kommst du zu mir auf mein Zimmer. Dann zeige ich sie dir alle. Gern. Als Sarah Irmingard am Nachmittag besuchte, sah sie überall auf dem Tisch, den Stühlen und dem Teppich Berge von Büchern liegen. Irmingard kniete sich auf den Boden, zog unter ihrem Bett ein paar dicke Folianten hervor und blies den Staub ab. Das sind alles Reisebücher. Darf ich mir die mal ausleihen? Klar. Und wenn du sie gelesen hast, erzählst du mir, was drin steht. Abgemacht? Abgemacht. Vergnügt kehrte Sarah mit den Büchern in ihr Zimmer zurück. Sie wollte die Bücher zu ihrem Schreibtisch tragen. Da zuckte sie vor Schreck zusammen. Denn auf dem Sofa saß Becky, das Dienstmädchen. Es schlief. Oh, Miss Wayne. Entschuldigung, Miss, wenn ich Sie erschreckt habe. Ist da nicht so schlimm? Hier ist Ihr Buch. War Ihnen runtergefallen? Danke, Becky. Leg es auf den Schreibtisch. Oh, es tut mir schrecklich leid. Der Kamin, die Hitze. Ich war plötzlich so müde und Ihr Sofa war so schön weich. Ich weiß, das hätte nicht passieren dürfen. Es ist da nichts passiert. Miss Winchen hätte nie erlaubt, dass ich mich aufs Sofa setze. Miss Winchen muss es auch nicht wissen. Sie verraten mich nicht? Quatsch, warum denn? Außerdem ist das mein Sofa. Du darfst dich gern draufsetzen. Danke, Miss. Sie sind sehr nett. Sarah versuchte, Becky freundlich zuzulächeln. Da sah sie ein kleines hölzernes Gestell neben dem Kamin stehen. Was ist das dort? Eine Falle. Wozu? Heute früh ist eine Ratte draußen durch den Gang geflitzt. Jetzt soll ich überall bei den jungen Damen Fallen im Zimmer aufstellen. Aber ich möchte keine Rattenfalle bei mir haben. Oh, bitte nicht schimpfen. Miss Minchen ist ja sowieso schon wütend auf mich wegen der Ratte. Dafür kannst du doch nichts. Wo Ratten sind, ist es nicht sauber. Und wenn es nicht sauber ist, bin ich dran schuld. Gibt es viele Ratten hier im Haus? Oben in meiner Kammer rennen manchmal welche rum. Die wohnen hinter die Wände und rumoren unter die Dielen. Hast du Angst vor Ratten? Ein bisschen schon. Und Sie? Auch. Soll ich Ihnen einen Trick verraten? Was für ein Trick? Ich gebe den Biestern Namen. Die eine heißt Sir Segelohr, die andere Lord Leckerzahn und noch eine andere Miss Möhrennase. Muss jetzt los. Miss? Ja? Stimmt es, dass Sie eine Prinzessin sind? Wer behauptet das? Paar von den jungen Damen. Mein Vater ist Offizier und kein König. Macht nichts. Für mich sind sie eine Prinzessin. Eine Zeit lang bildete die Ratte den Hauptgesprächsstoff in Sarahs Klasse. Doch weil keines der Mädchen sie wirklich gesehen hatte, war dieser Stoff bald erschöpft. Auch die Fallen verschwanden wieder aus den Zimmern. Tage und Wochen vergingen. Vor Sarahs Fenster blühten bereits die ersten Sträucher, als endlich ein Brief aus Indien kam. Meine geliebte Tochter, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse. Wenn ich abends in unserem Bungalow heimkehre, erzählen alle Dinge von dir. Da ist der Schaukelstuhl, in dem du so gern gesessen hast. Da sind die Bücher, an denen du geschmückert hast. Da ist der Elefant aus Speckstein, mit dem du immer gespielt hast. Selbst die Dielenbretter gaukeln mir noch deine Schritte vor. Es war ein langer Brief. Sarah las ihn so oft, bis sie jedes Wort auswendig wusste. An einer Stelle berichtete der Vater von einem Schulfreund, der ein Stück Land besaß, auf dem man Diamanten gefunden hatte. Der Klassenkamerad hatte den Vater überredet, sich am Ausbau einer Diamantenmine zu beteiligen. Sarah erzählte Irmingard diese Neuigkeit. Am nächsten Morgen wusste die ganze Schule von jener sagenhaften Mine. Sogar Miss Minchin griff dieses Thema in ihrem Unterricht auf. Diamanten, meine Damen, gehören zu den kostbarsten Rohstoffen, die Erde zu bieten hat. Wetten, dass es diese Mine gar nicht gibt. Wenn es aber im Brief steht, hast du ihn gelesen? Nein, das hat sich Sarah bloß ausgedacht, um vor uns anzugeben. Ich finde nicht, dass sie angibt. Weshalb erscheint sie dann jeden Morgen in einem anderen Kleid zum Unterricht? Wenn ich so viele Kleider hätte wie sie, würde ich das auch tun. Du findest für alles eine Entschuldigung. Soll ich dir mal was sagen, Pummelchen? Meine Mutter besitzt einen Diamantring. Der hat 40 Pfund gekostet und ist nicht mehr besonders groß. Wenn es wirklich Bergwerke voller Diamanten gäbe, wären ihre Besitzer reicher als unsere Queen Victoria. Was gibt es da zu tuscheln, meine Damen? Lavinia glaubt nicht an Diamantenbergwerke. Ich wollte eben darauf zu sprechen kommen. In Südafrika zum Beispiel werden Diamanten unterirdisch abgebaut. Meine Eltern bezweifeln sowieso, dass das alles mein Recht ist. Tausende von Bergleuten schuften dort mit Spitzhacken in engen Stollen. Ja, macht euch das mal klar. Was geht nicht mit rechten Dingen zu? Überlegt doch mal, dieser Crew ist bloß ein Offizier. Wo hat er dann das ganze Geld her? Vielleicht hat er es in einer Lotterie gewonnen. Lotterie? Krumme Geschäfte wird er gemacht haben. Du spinnst. Hast du eine bessere Idee? Frag doch Sarah, wenn du es unbedingt wissen willst. Das fehlte noch, damit sie mir ein neues Märchen auftischen kann, unsere kleine Prinzessin. Weißt du was? Ich werde sie ab sofort mit königliche Hoheit ansprechen. Zum Glück hörte Sarah nicht, was Lavinia und Irmingard untereinander tuschelten. Auch so war ihr die Sache mit der Mine peinlich genug. Hätte sie nur nichts zu Irmingard davon gesagt. Einige Wochen später traf ein neuer Brief aus Indien ein. Meine liebe Sarah, heute muss ich dir eine betrübliche Mitteilung machen. Ich werde im Sommer nicht nach England reisen können. Auch deinen 11. Geburtstag wirst du ohne mich feiern müssen. Ich bin sicher, du hast inzwischen viele Freundinnen in deiner Schule gefunden, so dass du bei einer Feier auf deinen alten Vater getrost verzichten kannst. Die Sache mit der Mine wächst mir einfach über den Kopf. Dein Papa ist nun mal kein Geschäftsmann. Aber ich will dir das Herz nicht schwer machen. Der Brief stimmte Sarah traurig. Wie sehr hatte sie sich auf ihren Vater gefreut, auf die Geschichten, die er ihr abends am Bett erzählen würde. Und nun musste sie Wochen, vielleicht gar Monate warten, bis sie ihn endlich wieder in ihre Arme schließen konnte. Zu Irmingard sagte Sarah kein Wort über den Brief. Und wenn die anderen Mädchen sie nach der Diamantenmine fragten, wechselte sie rasch das Thema. Miss Minchin hatte es sich in den Kopf gesetzt, den Geburtstag ihrer Vorzeigeschülerin wie ein Fest zu feiern. Das Klassenzimmer wurde mit Lampions und Girlanden geschmückt, ein langer Tisch als Speisebuffet hergerichtet. Auf einem anderen Tisch waren die Geschenke aufgebaut, die Captain Crewe für seine Tochter bestellt hatte. Während Sarah ihren Mitschülerinnen ihre neuen Kleider zeigte, führte Miss Minchin in ihrem Salon ein ernstes Telefongespräch. Becky? Ja, Miss? Wo ist Sarah Crewe? Sie feiert mit den anderen Mädchen im Klassenzimmer. Mit dieser lächerlichen Party ist jetzt Schluss. Aber wieso? Frage nicht so dumm. Hol auf der Stelle Sarah Crewe her. Sie haben mich gerufen? Komm näher, Sarah Crewe. Ich weiß, heute ist dein Geburtstag. Aber es haben sich Veränderungen ergeben, die keinen Aufschub dulden. Also, um es kurz zu machen. Dein Vater ist tot. Mein Papa? Er ist am Dschungelfieber gestorben. Doch was die Sache noch schlimmer macht, er hat dich völlig mittellos zurückgelassen. Diese Diamantmine war ein einziger Reinfall. Das kann nicht sein. Leider ist es so. Und wie es aussieht, hast du keinerlei Verwandte, kein Zuhause, niemand, der sich um dich kümmert. Und der Schulfreund von meinem Papa? Der saubere Herr hat sich aus dem Staub gemacht. Du bist eine Bettlerin, Sarah Crewe. Ist dir das klar? Ja, Miss Minchin. Und was soll ich jetzt mit dir machen? Ich weiß es nicht, Miss Minchin. Ich könnte dich davonjagen. Niemand würde mir einen Vorwurf daraus machen. Doch so bin ich nicht. Du darfst in meinem Haus bleiben, Sarah Crewe. Du wirst Becky zur Hand gehen und tun, was man dir aufträgt. So kannst du deine Schulden abarbeiten. Welche Schulden? Was glaubst du, wer jetzt für deine teuren Geburtstagsgeschenke aufkommen muss? Die Rechnungen sind noch nicht bezahlt. Und dann die Ausgaben für deine Party. Sie haben die Party doch gewollt. Werde nicht frech, Sarah Crewe. Und meine Geburtstagsgeschenke können Sie zurückhaben. Ich brauche sie nicht. Dir wird auch gar keine Zeit mehr bleiben, um mit irgendwelchen Sachen zu spielen oder dich wie ein Modepüppchen aufzuputzen. Hast du ein einfaches schwarzes Kleid? Ja. Dann zieh diesen extravaganten Plunder aus. Und noch was, Sarah Crewe. Ich möchte, dass du dein Zimmer binnen einer Stunde räumst. Du wirst von jetzt an in der Dachkammer neben Becky wohnen. Hast du mich verstanden? Ich habe Sie sehr gut verstanden, Miss Minchin. Willst du dich nicht wenigstens bei mir bedanken? Wofür? Dafür, dass ich so freundlich bin und dir ein Zuhause biete. Sie sind nicht freundlich und dies ist auch kein Zuhause. Von all ihren Kleidern, Blusen und Schuhen durfte Sarah nicht mehr behalten, als in einen kleinen Handkoffer passte. Den trug sie unter dem Arm, als sie wenig später mit Becky die schmale Treppe zum Dachgeschoss erklomm. Mit jeder Stufe, die sie höher stieg, schien es ihr, als würde sie sich ein Stück weiter von dem Leben entfernen, das sie bisher geführt hatte. Soll ich Ihnen den Koffer abnehmen, Miss? Ich kann ihn selber tragen. War nur so eine Frage, Miss. Danke, Becky. Und nenne mich nicht der und Mist. Du hast sicher gehört, was geschehen ist. Oh, es tut mir so entsetzlich leid für Sie. Schon gut, Becky. Wir sind da. Soll ich Ihnen noch auspacken helfen? Es gibt nichts auszupacken. Dann gehe ich mal lieber. Sei mir nicht böse, Becky, aber ich möchte gern allein sein. Verstehe, Miss. Wissen Sie, für mich werden Sie immer eine Prinzessin bleiben. Stundenlang saß Sarah auf der harten Matratze ihres eisernen Bettgestells, ohne sich zu rühren. Sie starrte die schrägen Wände mit dem schmutzigen, bröckligen Putz an und murmelte immerfort: Mein Papa ist tot. Irgendwann fielen ihr die Augen zu. Was ist? Ich bin's, Becky. Was willst du? Ich soll sie wecken. Wie spät ist es? 5 Uhr. Es dauerte einen Moment, bis Sarah begriff, dass sie sich nicht mehr in ihrem schönen Zimmer, sondern in einer engen Dachkammer befand. Es war stockdunkel. Mühsam tastete sie sich zur Tür. Ich habe die Wäsche schon eingeweicht. Welche Wäsche? Miss Minchen hat angeordnet, dass sie mir heute in der Waschküche helfen. Psst! Nicht so laut. Sonst waren noch die jungen Damen auf. Den ganzen Tag stand Sarah in der Waschküche. Sie half Becky, den steinernen Herd mit dem Waschkessel anzuheizen und Wasser einzufüllen. Obwohl Sarah solch anstrengende Arbeit nicht gewohnt war, fand sie sogar ein wenig Gefallen daran. Wenigstens lenkte es sie von ihren traurigen Gedanken ab. Erst am Abend fühlte Sarah, wie müde sie war. Kaum noch konnte sie sich die Stufen zu ihrer Dachkammer hinaufschleppen. Als sie die Tür öffnete, erblickte sie eine große Ratte. Erschrocken fuhr Sarah zurück. Da fiel ihr ein, was Becky einmal zu ihr gesagt hatte. Ich werde dich Melchisedek nennen. Wie gefällt dir das? Melchisedek. Die Ratte schaute Sarah mit ihren runden, schwarzen Augen an. Du hast bestimmt Hunger, Melchisedek. Aber ich habe kein Krümelbrot dabei. Heute gab es nur eine dünne Kohlsuppe nach der Arbeit. Mir knurrt selber der Magen. Es schien Sarah, als würde die Ratte nicken. Dann war sie verschwunden. Am nächsten Morgen musste Sarah wieder um 5 aufstehen. Dieses Mal schickte die Köchin sie zum Einkaufen in die Stadt. Als sie schwer beladen zurückkam, wurde ihr von Miss Minchin aufgetragen, die Zimmer der jungen Damen zu säubern. So verging der Tag. Da bist du ja wieder, Melchisedek. Wartest du schon lange auf mich? Ich konnte nicht erkommen. Ich musste noch einen Riesenbergabwasch ganz alleine machen. Ja, du hast Hunger. Magst du Möhren? Ich habe eine für dich aus dem Apfeleimer gefischt. Soll ich dir von Indien erzählen? Sarah freute sich, in der Ratte einen Gefährten gefunden zu haben. Die sehen ein bisschen außer anders Becky aus als du. Hatte sie niemand, mit dem sie sich unterhalten sie konnte. Sie werden sogar als heilige Tiere verehrt. Denn seit Sarah in der Dachkammer hauste, ging Irmingard ihr aus dem Weg. Umso überraschter war Sarah, als sie eines Tages in ihre Kammer trat und Irmingard auf ihrem Bett sitzen sah. Du? Ach, Sarah, bist du noch meine Freundin? Ja, klar. Ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Miss Minchin hat uns nämlich den Umgang mit dir verboten. Und Lavinia passt auf, dass dir niemand heimlich etwas zu essen zusteckt. Schön, dass du mich trotzdem besuchst. Das mit deinem Vater ist schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass nur. Wie kannst du bloß in dieser Kammer leben? Ist halb so schlimm. Ich habe hier alles, was ich brauche. Waschschüssel, Seife, Handtuch. Soll ich dir mal was zeigen? Ja. Steig auf den Stuhl. Ist ja unglaublich. Man kann ganz London sehen. Am schönsten ist es, wenn die Sonne untergeht. Dann färben sich die Wolken purpurrot und der Himmel wird zu einem Meer. Wer wohnt eigentlich dort drüben, im Nachbarhaus? Niemand. Aber manchmal stelle ich mir vor, wie das Dachfenster aufgeht und mir jemand zuwinkt. Sarah konnte nicht ahnen, dass ihr Wunsch bald in Erfüllung gehen sollte. An einem trüben Novembermorgen sah sie durch das Küchenfenster einen Möbelwagen vor dem Nachbarhaus halten. Männer luden Schränke, Tische und Kommoden ab. Einige dieser Möbel erinnerten sie an ihre Heimat. Dann fuhr eine Kutsche vor, der ein kränklich aussehender Mann entstieg. Sein Diener, ein Inder, musste ihn stützen. Sarah konnte kaum den Abend erwarten. Nachdem sie ihre Pflichten erledigt hatte, eilte sie in ihre Dachkammer und stieß das Fenster auf. Und wirklich, aus dem Nachbarfenster schaute der Inder heraus. Namaste. Namaste. Aapka naam kya hai? Mera naam Ramdas hai. Mera naam Sara hai. Der Inder war derart verblüfft, als Sarah ihm in Hindustani einen guten Abend wünschte und ihn nach seinem Namen fragte, dass er das Äffchen losließ. Blitzschnell war es über das Dach gehuscht und in Sarahs Kammer verschwunden. Cora. Nun schwang sich auch der Inder aus seinem Fenster und schlich katzenleicht zu Sarah herüber. Entschuldigen Sie, Miss, darf ich kurz in Ihr Zimmer kommen? Cora treibt sonst Unfug. Ach, ist das eine Affendame? Ja, eine Dame. Kommen Sie ruhig herein. Tut mir leid, dass ich Ihnen Umstände mache. Sie machen mir keine Umstände. Ist Cora immer so frech? Ja, sehr ungezogen. Rennt weg, wirft alles um. Aber ich mag sie. Jetzt hab ich dich. Bitte nochmals um Entschuldigung. Mit einem Sprung war der Inder zum Fenster hinaus. Sarah aber fühlte sich seit Wochen zum ersten Mal wieder glücklich. An den folgenden Tagen blieb sie manchmal heimlich vor dem Fenster des Nachbarhauses stehen, wenn sie abends von ihren Besorgungen aus der Stadt heimkam. Sie schaute in ein warmes, gemütliches Wohnzimmer mit bunten Wandteppichen und schönen Möbeln. Doch es stimmte sie jedes Mal traurig, den kranken Nachbarn zusammengesunken in einem Lehnstuhl sitzen zu sehen, den Kopf in die Hände gestützt, als quäle ihn ein schlimmer Kummer. Hin und wieder sah sie ihn auch mit dem Inder reden, aber Sarah konnte nicht ahnen, was die beiden zu besprechen hatten. Ramdas. Sahib? Noch immer kein Brief aus Paris? Nein, Sahib. Auch kein Telegramm? Nichts. Mr. Carmichael wird sich melden, sobald er etwas in Erfahrung gebracht hat. Crewe hat mir oft von der Schule erzählt, in die er seine Tochter schicken wollte. Weshalb habe ich nie hingehört? Sie hatten viel zu tun. Ja, diese blöden Bergwerke. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er Paris gemeint hat. Das Mädchen ist Französin. Wenn mir nur ihr Name einfallen würde, dann wäre es für Carmichael leichter, sie ausfindig zu machen. Ihr Anwalt wird sie auch so finden. Es dauert nur etwas länger. Ich kann es mir nicht verzeihen, dass ich damals den Mut verloren habe, als alles so schwarz aussah. Der arme Crewe. Er hat mir vertraut. Er ist gestorben, weil er dachte, ich hätte ihn ruiniert. Nein, es war nicht Ihre Schuld. Sie waren selber krank. Sehr krank. Warum das? Sahib? Hoffentlich geht es Crews Tochter gut. Sie ist gewiss in guten Händen. Und was macht das kleine Mädchen drüben in der Dachkammer, von der du mir erzählt hast? Oh, ich gucke jeden Abend heimlich durch ihr Fenster. Gestern hat sie mit einer Ratte gespielt. Das arme Kind. Sie sollten sich mehr schonen. Ihre Nerven sind noch schwach. Unterdessen war es Winter geworden. Wenn Sarah außer Haus gehen musste, fror sie jämmerlich, denn sie hatte keine anderen Sachen als ihr braunes Kleid, ein paar Schnürstiefel und einen dünnen Umhang. Auch in ihrer Dachkammer hielt sie es vor Kälte kaum aus. Zwar gab es dort einen Kamin, doch Holz bekam Sarah von Miss Minchin selten. Und so schuftete Sarah von früh bis spät, schälte Kartoffeln, schleppte Berge schmutziger Wäsche in den Keller, schrubbte die Dielen im Hausflur mit scharfer Seifenlauge. War sie in den Zimmern der jungen Damen mit Aufräumen beschäftigt, geschah es manchmal, dass sie sich in einen der Sessel fallen ließ und für einen Moment die Augen schloss, genauso wie Becky es damals gemacht hatte. Oh, königliche Hoheit, beehren mich mit einem Besuch. Einmal wurde sie von Lavinia dabei ertappt. Sitzen, Majestät, auch wirklich bequem in meinem Chair. Vielleicht noch ein Damastkissen gefällig? Ich stehe ja schon auf. Nur keine Eile. Eine Prinzessin muss ich schon. Solch zarte Händchen sind das Arbeiten nicht gewohnt. Was haben königliche Hoheit denn heute gemacht? Ah, Fenster geputzt. Naja, eher verschmiert als geputzt. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Aber der gute Wille zählt. Weniger das Ergebnis. So wird das nie etwas. Kannst du endlich deine Klappe halten? Prinzessin Mimose scheint empfindlich zu sein. Schrubb deine Fenster doch selber weiter. Das melde ich Miss Minchin. Dann kriegst du heute Abend kein Essen. Es gibt Schlimmeres. Ich weiß, dass dich Irmingard abends heimlich besucht. Irmingard besuchte Sarah tatsächlich fast jeden Abend. Sie brachte ihr Bücher mit, manchmal auch ein Stück Kuchen oder eine Pastete. Denn Sarah war immer hungrig nach ihrer schweren Arbeit. Eines Abends schleppte Irmingard voller Freude ein Paket an. Wollen wir nicht ein bisschen feiern? Was gibt's denn zu feiern? Nichts, nur so. Schau mal, was ich hier habe. Marmeladetörtchen. Rosinen, Brötchen, Orangen, Feigen, Schokolade. Greif zu. Warte, gib mir erst deinen roten Umhang. Wozu? Der ist unser Tafeltuch. Dann brauchen wir noch Teller, eine Karaffe, einen Kandelaber, ein wenig Tischschmuck. Woher willst du das alles nehmen? Aus einer Ecke ihrer Kammer holte Sarah den alten Reisekoffer, in dem sie ihre Sachen aufbewahrte. Sie kippte den Inhalt auf den Fußboden und kramte ein paar Taschentücher und einen Strohhut mit einem Blumenkranz hervor. Aus den Taschentüchern faltete sie kleine Deckchen. Dann riss sie den Kranz vom Hut ab, holte vom Waschtisch einen Blechnapf und einen Kerzenständer. Die Taschentücher sind unsere Silberteller. Die Blumen, der Tischschmuck. Der Blechnapf ist die Karaffe. Und die Kerze, unser Kandelaber. Irmingard war sprachlos. In wenigen Minuten hatte sich die trostlose Dachkammer in einen winzigen Festsaal verwandelt. Nun fehlt noch ein Ehrengast. Komm rüber, Becky. Oh, Miss Sarah, ich träume. Treten Sie näher, Lady Rebecca. Lady Irmingard und meine Wenigkeit sind hoch erfreut, Sie zu unserem bescheidenen Imbiss begrüßen zu dürfen. Möchten Sie Konfekt, Obst oder lieber etwas Herzhaftes? Kann ich ein Rosinenbrötchen haben? Lang zu, wir können alles auffuttern. Warten Sie, meine Damen. Mein Butler James wird erst noch den Kamin anzünden. Blitzschnell hatte Sarah das Knüllpapier aus Irmingards Paket auf das Kaminrost geworfen und mit der Kerze angezündet. Ih, da ist eine Ratte. Das ist mein Freund Melchisedek. Tut der mir auch wirklich nichts? Nee, der ist ganz lieb. Ich habe ihn dressiert. Pass mal auf, wenn ich in die Hände klatsche, macht er Männchen. Um Himmels Willen! Die Misses! Verschwinde, Melchisedek. ist hier los? Wir feiern ein Fest. Lavinia hatte also recht, dass ihr euch heimlich trefft. Seien Sie nicht böse, Miss München. Meine Tante hat mir ein Paket geschickt. Ich wollte es mit Sarah teilen. Du weißt, dass der private Umgang mit dem Personal verboten ist. Ja, Miss München, aber Sarah... Ich werde deine Eltern über dein Verhalten informieren. Ab ins Bett! Und du, Becky, bist entlassen. Bitte tun Sie das nicht, Miss München! Noch ein Wort und ich hol den Stock. Lassen Sie Becky in Ruhe. Wenn Sie unbedingt jemanden bestrafen wollen, bestrafen Sie mich. Auf der Stelle entschuldigst du dich für diese Frechheit. Ich habe nichts gesagt, für das ich mich entschuldigen müsste. Solange du dich nicht bei mir entschuldigst, kriegst du auch nichts zu essen, Sarah Crow. Während für Sarah, Irmingard und Becky ihre kleine Feier auf so hässliche Art zu Ende ging, saß im Nachbarhaus der Gentleman in seinem Lehnstuhl am Kamin. Er hielt ein Telegramm in der Hand. Neben ihm wartete Ram Dass. Name von gesuchtem Mädchen Emily Carew, Stopp. Wurde von russischem Ehepaar adoptiert, Stopp. Nach Moskau abgereist, Stopp. Carmichael. Emily. Vielleicht hieß sie wirklich Emily. Aber hier steht Carew und nicht Crew. Sicher ein Schreibfehler, Sahib. Hoffen wir es. Was soll ich antworten? Schreib sofort Nachreisen, Stopp. Erwarte Nachricht aus Moskau, Stopp, Carisford. Wird erledigt. Warte. Sahib? Hast du mal wieder nach dem kleinen Mädchen in der Dachkammer geschaut? Ja. Wie geht es ihr? Nicht besonders. Sie friert. Hat kein Feuer im Kamin. Wir sollten ihr eine Freude machen. Ja, Sahib. Neulich hattest du da eine Idee. Meinst du, dass du das allein schaffst, heimlich? Natürlich. Miss München machte ihre Drohung wahr. Obwohl Sarah am nächsten Tag genauso hart wie sonst arbeiten musste, bekam sie weder morgens, mittags noch abends einen Bissen zu essen. Irmingard getraute sich nicht, ihr heimlich etwas zuzustecken, denn Lavinia lief wie ein Wachhund um sie herum. Hungrig, aber auch ein wenig stolz, schleppte Sarah sich am Abend in ihre Kammer. Kein Wort der Entschuldigung war über ihre Lippen gekommen. Melchisedek, was ist hier passiert? Hätte Melchisedek reden können, bestimmt hätte er Sarah erzählt, wie am Nachmittag ein fremder Mann mit Turban zum Dachfenster hereingeklettert war und nach Decken, Kissen, ein Federbett und noch viele andere Sachen herbeigebracht hatte. Wie er zuletzt ein Feuer im Kamin gemacht und dann wieder lautlos verschwunden war. Doch Melchisedek konnte nicht sprechen, nur pfeifen. So stand Sarah eine Weile fassungslos an der Tür und traute ihren Augen nicht. Denn die Dachkammer war wie verwandelt. Auf dem Boden lag ein Teppich. Neben dem Kamin stand ein Schaukelstuhl. Eine Lampe mit rosa Schirm beleuchtete einen Klapptisch, der mit Tellern voller Sandwiches, einem Topf mit Suppe und einer Obstschale gedeckt war. Ein Zettel lehnte an der Schale. Für das kleine Mädchen in der Dachkammer. Von einem Freund. Becky, komm schnell rüber. Miss Sarah, das ist ja wie im Märchen. Siehst du das auch alles, Becky? Natürlich. Dann ist das kein Traum. Nee, bestimmt nicht. Aber wer hat das so schön gemacht? Ich habe einen Freund, Becky. Vielleicht ist es ein Ritter, der sie beschützen will, weil sie eine Prinzessin sind. Gut möglich. Los, setz dich an den Tisch. Wir wollen uns rasch den Bauch vollhauen, bevor sich die schönen Sachen vielleicht wieder in Luft auflösen. Aber all die Teppiche, gewebten Decken und Polsterkissen waren auch am nächsten Morgen noch da. Als Sarah später durch das Haus ging, spürte sie, wie die Blicke der anderen Mädchen ihr folgten. Natürlich war es längst durchgesickert, dass Miss Minchin Irmingard und Becky in Sarahs Zimmer bei einer Party ertappt hatte. Von jenem Wunder jedoch, welches sich wenig später ereignet hatte, wusste außer Becky niemand etwas. Und diese hatte geschworen, kein Wort darüber zu sagen. Darum blieb es allen ein Rätsel, wie Sarah es fertig brachte, so unverschämt glücklich auszusehen, obwohl sie doch einen Tag lang nichts zu essen bekommen hatte. Selbst Miss Minchin erschien diese Sache unheimlich. Sarah, mir scheint, du verwechselst Stolz mit Halsstarrigkeit. Wovon sprechen Sie, Miss Minchin? Du weißt sehr gut, weshalb ich böse auf dich bin. Wenn ich Sie beleidigt haben sollte, tut es mir leid. Aber ich sehe keinen Grund, mich zu entschuldigen. Eben das nenne ich halsstarrig. Becky konnte nichts dafür. Ich habe sie zu der Feier eingeladen. Becky ist ein dummes, nichtsnutziges Ding. Sie braucht ab und zu eine Zurechtweisung, sonst wird sie übermütig. Hast du das verstanden, Sarah Crewe? Allerdings. Dann geh jetzt in die Küche und lass dir von der Köchin etwas zu essen geben. Du hast heute viel zu tun. Es war ein besonders kalter und windiger Tag. Sarah musste Schnee vor dem Haus schippen und die kalten Fliesen im Flur schrubben. Aber als sie abends mit klammen Fingern ihre Dachkammer betrat, erwartete sie ein behagliches Zimmer mit einem prasselnden Kaminfeuer. Auf dem Tisch stand das Abendessen und dieses Mal hatte der geheimnisvolle Fremde sogar noch einen zweiten Teller für Sarahs Zimmernachbarin hingestellt. Wer mag das sein, Becky? Forschen Sie lieber nicht nach, Miss. Du meinst, sonst könnte alles verschwinden? Im Märchen gibt's so kleine Männlein. Wenn man die belauscht, mögen die das gar nicht. Außerdem ist es viel schöner und geheimnisvoller so. Du hast recht. Aber ich werde ihm wenigstens einen Brief schreiben und mich bedanken. Das tat Sarah. Bevor sie ins Bett ging, lehnte sie den Brief an die leere Teekanne. Am Morgen war er verschwunden. Dafür war der Tisch mit frischen Brötchen, Eiern und Konfitüre gedeckt. Auch an den nachfolgenden Tagen wurde der hilfsbereite Geist nicht müde, Sarah mit köstlichen Speisen zu verwöhnen. Und die Dachkammer war bald nicht mehr wiederzuerkennen. Immer neue Dinge tauchten auf, eine Stehlampe, eine weiche Matratze für das Bett, an den Wänden hingen farbenprächtige Stoffe und Fächer aus Straußenfedern, und stets brannte im Kamin ein Feuer. Eines Tages wurde ein großes Paket abgegeben. Sarah nahm es entgegen. Wie staunte sie, als sie die Adresse las. Für das kleine Mädchen in der rechten Dachkammer. Was hast du da, Sarah Crewe? Ein Paket, Miss Minchin. Worauf wartest du? Bring die Sachen der jungen Dame, der sie gehören. Aber sie gehören mir. Zeig her. Seltsam. Kein Absender. Was ist da drin? Keine Ahnung. Dann mache das Paket auf. Ein neues Kleid. Und Winterschuhe. Ein Mantel. Ein Muff. Wer schickt dir das? Ich weiß es nicht. Ich warne dich. Treibe nicht wieder dein Spiel mit mir. Aber ich weiß wirklich nicht, woher die Sachen kommen. Von diesem Tag an behandelte Miss Minchin Sarah viel freundlicher. Denn es war nicht auszuschließen, dass hinter dieser Paketsendung ein entfernter Verwandter steckte, der herausgefunden hatte, wo Sarah sich aufhielt und nun insgeheim Nachforschungen über sie anstellte. Sarah musste nicht mehr so schwer arbeiten. Sie durfte sogar am Unterricht teilnehmen. Wo hat die das ganze Zeug plötzlich her? Irgendjemand hat ihr ein Paket geschickt. Ich denke, Sarah hat keine Verwandten. Hat sie auch nicht. So ein Paket kann nicht vom Himmel fallen. Sarah hat mir nichts darüber verraten. Ach komm, Pommerchen. Ihr zwei seid doch sonst immer so dicke zusammen. Seit du uns verpetzt hast, nicht mehr. Du Ärmste. Und selbst wenn ich was wüsste, würde ich dir kein Wort sagen. An einem Morgen, gegen Ende des Winters, traf im Nachbarhaus ein Telegramm aus Moskau ein. Es enthielt die Mitteilung, dass das gesuchte Mädchen leider nicht die Tochter von Captain Crewe sei. Lange saß Mr. Carrisford schweigend in seinem Lehnstuhl und starrte ins Feuer. Wir müssen wieder von vorne anfangen, Ramdas. Ja, Sahib. Paris, Moskau. Das Mädchen kann überall stecken, auch hier in London. Ich könnte genauso gut in der Schule nebenan nachfragen. Und dann tun Sie es. Was ist mit dem kleinen Mädchen drüben? Ich muss immerfort an sie denken. Ich höre sie jetzt oft lachen, wenn ich am Fenster lausche. Sahib! Was ist? Mir ist eben etwas eingefallen. Es könnte wichtig sein. Eine Viertelstunde später wurde Miss Minchin aus dem Unterricht gerufen. Als sie das Klassenzimmer wieder betrat, trug sie einen pompösen Hut und weiße Glacé-Handschuhe. Sarah Crewe, Mr. Carrisford aus dem Nachbarhaus wünscht dich zu sprechen. Ja? Sarah klopfte das Herz vor Aufregung, als sie mit Miss Minchin das Nachbarhaus betrat. Namaste. Der Inder führte sie in das gemütliche Kaminzimmer, wo sie Mr. Carrisford bereits erwartete. Setzen Sie sich, Miss Minchin. Du auch, Kleine. Und nun verrate mir mal deinen Namen. Ich heiße Sarah. Und weiter? Crewe. Ist Ihnen nicht gut, Mister? Verzeih mir. Sarah. Was soll ich Ihnen verzeihen? Ach, du kennst mich nicht. Aber ich kannte deinen Vater. Sind Sie etwa der Freund? Der ihn im Stich gelassen hat. Wenigstens musste dein Vater das glauben. Seit Monaten suche ich nach dir. Hätte ich geahnt, dass du nebenan lebst, unter solch unwürdigen Bedingungen. Ich muss hier mal etwas klarstellen. Dazu werden Sie später Gelegenheit haben, Miss Minchin. Sie machen sich ein falsches Bild. Ich sehe hier ein abgemagertes Mädchen, das selbst im tiefsten Winter in dünnen Kleidern herumlaufen muss. Immerhin habe ich mich um Sie gekümmert. Ohne mich wäre sie auf der Straße verhungert. Ja, vielleicht wäre sie auf der Straße bequemer verhungert als in ihrer schäbigen Dachkammer. Ich konnte nicht anders handeln. Sarahs Vater hat mir nichts als Schulden hinterlassen. Auch unser Eins muss schließlich sein Geld zusammenhalten. Wenn Sie noch irgendwelche offenen Rechnungen haben, bitte. Dann wenden Sie sich an meinen Anwalt. Da sind allerdings noch einige unbeglichene Rechnungen. Wer konnte schließlich ahnen, dass es mit diesen Diamantenminen nichts wird? Sie irren! Die Diamantenminen haben sich inzwischen als sehr ergiebig erwiesen. Ich verstehe nicht. Eine Verkettung unglücklicher Umstände hatte mir damals alle Hoffnungen geraubt. Dazu meine plötzliche Erkrankung. Sie wollen doch damit nicht etwa sagen, dass Sarah... Sarah ist jetzt reicher als manch so eine Prinzessin. Aber das... Das ist wundervoll. Ich freue mich für dich, Sarah. Das sind wirklich außerordentliche Neuigkeiten. Unter diesen Umständen kann Sarah natürlich sofort wieder ihren Status als bevorzugte Internatsschülerin einnehmen. Sie muss ihre Ausbildung noch beenden. Das wird sie. Aber ich bezweifle, dass sie zu Ihnen zurück möchte. Sarah, ich war vielleicht manchmal ein wenig streng zu dir, doch im Grunde mochte ich dich immer gern leiden. Stimmt das wirklich, Miss Minchin? Überlege dir gut, was du sagst, Sarah. Wenn du mein Institut verlässt, wirst du weder Irmingard noch eine andere deiner Spielkameradinnen wiedersehen. Sie irren, Miss Minchin. Sarah wird jeden wiedersehen, den sie wieder zu sehen wünscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern ihrer Mitschülerinnen etwas dagegen einzuwenden hätten. Um Himmels Willen, was ist denn das? Das ist Cora, meine Affendame. Nehmen Sie diese Bestie fort. Ich glaube, sie mag ihren Hut nicht. Wie ein Märchen kam es Sarah vor, was sie von Mr. Carrisford in den nächsten Stunden erfuhr. Er erzählte, wie er und Sarahs Vater all ihr Geld in das Bergwerk gesteckt hatten, aber monatelang nichts als taubes Gestein zutage gefördert worden war, wie er dann überstürzt nach Delhi abgereist war, um bei einer Bank einen Kredit zu erbetteln, ohne Sarahs Vater davon zu informieren. Wie eine Hirnhautentzündung ihn wochenlang ans Bett gefesselt und er schließlich vom Tod seines Freundes erfahren hatte. Doch mit einem Mal hatte sich sein Schicksal gewendet. In einem Seitenstollen des Bergwerkes waren Diamanten gefunden worden, mehr als er je zu hoffen gewagt hatte. Am Ende erzählte Mr. Carrisford noch, wie er und sein Anwalt monatelang nach Captain Crews Tochter gesucht hätten, aber sie seien einer falschen Spur gefolgt. Aber wie haben Sie herausgefunden, dass ich das gesuchte Mädchen bin? Heute Morgen hat Ram das mir gesagt, dass du ihn bei eurer ersten Begegnung in Hindustani angesprochen hättest. Als ich das hörte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ist das nicht komisch? Da leben wir wochenlang Wand an Wand und wissen nicht voneinander. Aber nun ist alles gut. Nun werden sie bald gesund. Gewiss. Und du darfst dir wünschen, was du willst, kleine Prinzessin. Ich wünsche mir, dass ich bei ihnen wohnen kann. Erfüllt? Ich wünsche mir, dass sie Becky zu sich nehmen, damit Miss München sie nicht mehr ohrfeigt. Erfüllt. Sind das alle deine Wünsche? Einen habe ich noch. Ich wünsche mir, dass sie Melchisedek nicht verjagen, wenn er mich besucht. Wer ist Melchisedek? Sarah zeigte mit ihrer Hand zum Kamin. Dort saß eine große braune Ratte und schaute sie mit ihren schwarzen Augen an. Prinzessin Sarah, Kinderhörspiel von Mario Güpfert, frei nach Frances Hodgson Burnett. Sarah, Anne-Marlene Meister. Miss München, Verena von Behr. Becky, Anna Böttcher. Irmingard, Antonia Brunner. Lavinia, Aglaya Rogaschew. Ramdas, Alexander Kuhn. Mr. Carrisford, Jürgen Holz. Erzähler, Ingo Hülsmann. Komposition Peter Ewald. Technische Realisation Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Wiebke Köplin. Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann.